1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist vorbei. Wir sind wieder da. Ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Themen. Nacht, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer in die Mail rein. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Klaus und Klaus ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Klaus. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Klaus. Um was geht's bei dir? Mein bester Freund, wenn man ihn noch so bezeichnen darf, den ich seit 35 Jahren kenne, sitzt seit anderthalb Jahren im Gefängnis, weil er seine beiden Kinder missbraucht hat. Oh. Jo. Dein bester Freund? Ja. Hat seine beiden Kinder missbraucht? Richtig, also er hat 4 Kinder, 2 Jungen, 2 Mädchen und die Mädchen hat er missbraucht. Wie ist das rausgekommen? Das eine Kind ist 1-2 Tage weggeblieben und aus Protest, denke ich mal, und seine neue Lebensgefährtin, die er seit einem halben Jahr hatte oder immer noch hat, die hat sich ihr angeschlossen und die hat sich ihr dann offenbart und die Lebensgefährtin hat dann sofort die Polizei geholt und ihn verhaften lassen. Und wie alt sind die Kinder, an denen er sich vergangen hat? Also als er verhaftet wurde, waren die Kinder, meine ich, 14 und 15 und das ging wohl über 7 Jahre. Über 7 Jahre? Ja. Beides Mädels, ne? Beides die Mädel, ja. Mhm. Die Jungen hat er nicht angefasst. Über 7 Jahre. Dein bester Freund? Mein bester Freund. Dein wirklich bester Freund? Mein wirklich bester Freund, den ich seitdem ich kenne, seitdem ich also 6 Jahre alt bin. Mit dem man über alles redet? Richtig. Mit dem man auch über Sex redet? Auch, ja. Klar? Natürlich, ja. Und du hast niemals, auch nur Andeutungen gemerkt. Er war ein Jahr vorher mit allen 4 Kindern bei mir. Wir wohnen jetzt mittlerweile weit getrennt, 500 Kilometer getrennt und er hat den weiten Weg zu mir gemacht und mit allen 4 Kindern und wir hatten so viel Spaß in der Woche und alles. Und selbst da ist dir nichts aufgefallen? Da ist mir nichts aufgefallen. Wir waren abends Billard spielen, haben, glaube ich, im Radio irgendwas gehört über Sexualstraftäter und ich habe ihm gesagt, wenn man so einen findet oder sofort Schwanz ab oder Todesstrafe wieder einführen. Mittlerweile denkt man da natürlich anders. Weil wie hat er denn darauf reagiert? Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Nee, leider nicht mehr. Sieben Jahre hat er seine Kinder vergewaltigt. Richtig. Hat er die Taten gestanden? Die Taten hat er gestanden, sodass seine Kinder Gott sei Dank vor Gericht nicht aussagen mussten. Das blieb den Kindern Gott sei Dank erspart. Jetzt hast du gerade, ich habe dich ja gerade eben unterbrochen, so im Nebensatz gesagt, früher hast du gedacht, Todesstrafe oder, ich zitiere dich, Schwanz ab. Ja. Jetzt denkst du anders, wo dein bester Freund betroffen ist. Weil das wünscht man ja seiner besten Freundin nicht, ne? Irgendwo. Hast du denn mit ihm, nachdem alles klar war und er auch gestanden hatte, hast du mit ihm gesprochen? Also gesprochen nicht. Wir haben seitdem brieflichen Kontakt. Also was heißt, er ist im Juli verhaftet worden und irgendwann im Oktober, September, November, irgendwann, ich weiß, musste ich ihn jetzt nachgucken, habe ich den ersten Brief an ihn geschrieben. Du hast den Brief an ihn geschrieben? Ja. Warum? Ja, weil ich natürlich Fragen hatte. Also in der ganzen Zeit lief ich nur rum mit dem Wort warum, warum, warum und warum habe ich nichts erkannt, warum dies, warum das. Also so viele Fragen mit dem Warum dahinter und irgendwann habe ich gedacht, du musst ihn halt einfach fragen und er hat mir auch geantwortet. Wie hat er darauf geantwortet? Eigentlich so offen, wie wir eigentlich immer miteinander umgegangen sind. Also ja, er hat seine Kinder halt so sehr geliebt, er hat ja derzeit keine Frau gehabt, eine ganze Zeit lang. Und ja, und dann ist es halt irgendwann mal zum sexuellen Übergriff gekommen und da konnte er dann irgendwann nicht mehr abschalten. Also er begründet das so, weil er keine erwachsene Frau hatte, ja, und seine Kinder sehr liebte, mhm, und daher dann Sexualität mit seinen Kindern ausgeführt, ja, hat. Wie empfindest du denn eine solche Erklärung? Ja, da ich selber eine Tochter habe. Ach, du hast auch ein Kind. Kann ich das also überhaupt nicht nachvollziehen. Man kann sein Kind wirklich lieben, aber da geht es für mich eigentlich zu weit. Gab es Situationen, schießt mir gerade durch den Kopf, in denen du mit ihm und auch deiner Tochter und seinen Kindern irgendwie zusammen wart? Ich habe ihn danach gefragt, ob er auch irgendwie mal dran gedacht hat oder irgendwie mal im weitesten Sinne mal angefasst hätte. Vielleicht, meine, klar, wenn er bei mir war oder was, eben, ja, war er sicherlich mal mit meiner Tochter alleine. Eben. Und aber er sagt, er kann halt nur Sex mit Kindern haben oder mit den Kindern haben, die er liebt. Also es gibt wohl, jetzt im Nachhinein erkundigt man sich halt mehrere Sorten von Pädophilen. Ja, ja. Er gehört halt zu denen, die Sex nur mit Kindern machen können, die er liebt. Mhm. Ja, jetzt, ich meine, jetzt ist ja gerade wieder ein neuer Fall in Deutschland aufgetreten hier mit, furchtbar, mit dem türkischen Mädchen. Da kommt sowas natürlich, ja, alles wieder hoch. Ja, ja, ja, man sicher hat Angst, wenn er aus dem Gefängnis kommt, seine Kinder werden dann erwachsen sein, wird er vielleicht auch so ein Straftäter werden? Wird er rückfällig oder nicht? Oder bereut er das denn, was er getan hat? Ja, er bereut das sehr. Er weiß, was er zerstört hat. Und er ist jetzt auch in Therapie und alles. Also zu wie vielen Jahren ist er verurteilt worden? Er ist zu 8 Jahren verurteilt worden. 1,5 Jahre sitzt er jetzt drin? Ja, hm, wenn er sich gut fühlt, kommt er wohl nach 5, 6 Jahren raus. Und ich muss das noch mal fragen. Wenn man wirklich ganz eng befreundet ist, dann sagt man sich ja wirklich irgendwie alles. Auch die, ja, intimsten Sachen. So kenne ich es zumindest. Naja. Er hat auch nie mal so eine Andeutung bei dir gemacht, dass, nichts, er auf Kinder steht. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Man hat überhaupt nichts gemerkt. Hat er sexuellen Kontakt mit Kindern gehabt, auch schon bevor er den Kontakt mit seinen Kindern hatte? Nein, er hat es nur mit seinen Kindern gehabt. Hm. Weil er ja mit anderen Kindern, wie er mir sagte, oder schrieb, nicht kann. Also von daher hoffe ich, dass es so ist. Aber irgendwo kann man es auch nicht glauben, ja, weil selbst wenn der jetzt nach 6 Jahren rauskommt, er hat im Knast nur Männer gesehen. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Kann ich nur sagen, ist das mein bester Freund oder ich möchte ihm eigentlich den Halt geben, wenn er draußen ist, dass er einen Ansprechpartner hat. Aber ob es denn wirklich dazu kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ihr habt ständiges Kontakt miteinander, immer wieder mal, brieflich. Also, wir leben zwar jetzt 500 Kilometer auseinander, wir waren halt von der Kindheit bis zur, ich sag mal, bis nach der Familiengründung und ich meine jetzt brieflich, so, seitdem, ja, er im Knast ist. Wir jetzt in Kontakt, ja. Mhm. Weißt du, Klaus, das ist sehr ehrenwert, dass du sagst, ich will ihm vielleicht sogar helfen. Mhm. Ich will dir mal mein persönliches Gefühl gerade mal schildern. Mhm. Wenn das mein bester Freund auch mir, also mir angetan hätte, mhm, also er hat es ja den Kindern angetan, das sind ja die Opfer, aber letztendlich kann man das ja vielleicht auch so mal formulieren. Ich glaube, ich würde auf immer mit ihm brechen. Mhm. Das will ich dir jetzt nicht raten, missverstehe das nicht, aber ich wäre so schockiert, zum einen, dass er das getan hat und zum zweiten nochmal, dass er das getan hat und zum dritten natürlich auch, dass er sich mir nie mit dieser Problematik anvertraut hat. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass er sagt zu dem besten Freund, pass mal auf, ich bin beängstigt über mich selbst. Ich spüre da so eine Tendenz. Das ist ja auch so eine Frage, warum hat er sich mir nicht... Genau, ja, und das hat er nicht getan. Ja. Und er hat es... Einmal ist schon eine Katastrophe, wenn man das einmal mit einem Kind macht. Aber es über 7 Jahre zu machen, ist so unfassbar, dass ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben würde wollen. Ich weiß, man soll immer wieder Chancen geben und so, aber ich glaube, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Dein Kind ist so alt wie die Mädchen ungefähr, die er missbraucht hat? Ja, so in etwa, ja. Mhm. Meine Tochter ist jetzt 2, 3 Jahre älter. Aber wundert er sich nicht überhaupt darüber, dass du ihn nicht fallen lässt? Also geschrieben hat er es noch nicht, aber ich denke, es geht schon in seinen Kopf vor. Warum lässt er mich nicht auch fallen, wie alle anderen auch? Warum nicht? Ich weiß es eben nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach die Kindheitserinnerung und die vielen Sachen, die wir zusammen erledigt haben und gemacht haben, nicht vergessen und nicht verfluchen. Und ja, man, dafür ist ein Freund halt da. Ich sag mal, der muss ja auch mit durch dick und dünn gehen. Und jetzt ist es halt gerade durch so eine schlechte Zeit. Und das ist ja nicht nur eine schlechte Zeit, das ist ja eine Katastrophe, die er da angerichtet hat. Ja, das weiß er ja auch selber. Wie gesagt, er hat es jetzt begriffen, dass er nicht nur das Leben seiner Kinder ruiniert hat, sondern seiner Familie, seiner Freunde. Wahrscheinlich bist du doch der einzige Mensch überhaupt noch, der zu ihm steht. Nein, das ist ja seine Lebensgefährtin, die er ein halbes Jahr vorher kennengelernt hat. Die steht noch zu ihm? Das ist also eine ganz taffe Frau. Ich habe sie leider noch nicht persönlich kennengelernt, nur am Telefon, aber sie steht halt noch zu ihm. Sie wartet auf ihn. Sie hat die vier Kinder aufgenommen. Hat die Lebensgefährtin selbst auch Kinder? Nein. Nein. Hm. Da muss ich erst recht den Hut vorziehen. Da habe ich sie auch gefragt, wie schaffst du das? Warum? Wie kannst du auf ihn warten noch? Das ist ja noch eigentlich noch perverser. Hm. Ich könnte es nicht. Ich würde gehen. Ich würde mich angeekelt abwenden und für immer gehen. Also so ging es mir natürlich die ersten 3-4 Monate, ehe ich ihn geschrieben habe. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich muss das erstmal beantwortet für mich haben. Und hoffe, er beantwortet mir das und er hat es mir beantwortet. Ja gut, aber die Beantwortung ist ja auch absurd. Natürlich ist sie absurd. Eine Frechheit fast schon. Zeitungsausschnitt praktisch von der Gerichtsverhandlung. Es ist also, da sind ja Sachen zutage gekommen, das ist ja... Also letztendlich wirst du keine schlüssige Antwort bekommen. Das ist halt in ihm verwurzelt, dieser Trieb. Das ist halt meine Frage. Ist es wirklich so verwurzelt, dass er es nur mit seinen eigenen Kindern oder wird er sich später an Das ist deine Sorge, ne? Die Sorge hätte ich auch. Ja. Die Sorge hätte ich in der Tat auch. Das habe ich mir schon vorher, wenn ich dieses Thema gehört habe, gesagt. Da schließt man so einen Mann weg für ein paar Jahre, der sieht im Knast nur Männer. Aber er macht eine Therapie im Knast. Ja, das hat er Gott sei Dank gekriegt, so einen Therapieplatz. Wie man hört, kriegen ja nicht alle Täter so eine Therapieplätze. Die sind rar besät. Wenn das ernst meint mit der Therapie, würde er sie fortsetzen, wenn er rauskommt. Das wird er wohl machen müssen, ja. Mhm. Da wird dann auch seine Lebensgefährtin dahinterstehen. Weißt du, Klaus, das ist eine so hochmoralische Frage. Soll man jetzt jemanden fallen lassen oder nicht? Ich glaube, die kann man gar nicht allgemeingültig beantworten. Nein, wie gesagt, alle, mit denen ich darüber spreche, die sagen, wie kannst du noch zu ihm halten? Genau. Ja, wenn du allerdings, ich will es mal so sagen, wenn du aus Gründen, die jetzt für die meisten nicht nachvollziehbar sind, dennoch da sein willst für diesen Menschen und ihm dabei helfen willst und kannst auch, dass er nach seiner Haftstrafe wieder in geordnete Bahnen kommt und somit verhinderst, dass er noch irgendwann mal so etwas macht, ist das natürlich eine große Aufgabe, die du ja hast. Und dafür würde ich dich... 500 Kilometern, auch natürlich schlecht. Ist auch natürlich schlecht, ja. Allein die Tatsache, wenn du auf ihn Einfluss nehmen könntest durch die Freundschaft und ihn weiter drängst, dieses noch zu unternehmen, jenes noch zu unternehmen, ich weiß ja nicht, wie seine Auflagen sein werden, ist das natürlich hoch respektabel, wenn du das kannst. Mhm. Naja, das ist halt die Sache, das weiß ich nicht. Ich habe mich schon jetzt auch oft durch den Kopf gehen lassen, wie ist der erste Tag, wenn er rauskommt? Wird er mich besuchen? Wahrscheinlich, weil ich ja mit der Einzige bin, der noch zu ihm gehalten hat. Und wie reagierst du? Haust du ihn sofort erstmal vor den Kappes oder was? Hast du denn in deinen Briefen ihn klar verurteilt? Ja. Ja, das schon. Also er weiß, was du denkst. Er weiß, dass ich das also überhaupt nicht, nicht im Geringsten akzeptiere und dulde. Und Klaus, ich kann da gar nicht weiter was zu sagen. Mhm. Wenn du diese Kraft hast und... positiv auf ihn einwirken kannst, ja. Niemand durfte sagen, mach es nicht. Niemand durfte das sagen. Aber dann musst du schon ein sehr großes Herz haben. Tja. Ja. Aber wenn du Schlimmes verhindern könntest durch dein Dasein und dein Ohr, die Möglichkeit, ein Gesprächspartner zu sein, wäre das sicher schon sehr gut. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Mhm. Naja, klar. Ich habe jetzt natürlich von dir keine Antwort auf meine Frage, wie soll ich damit umgehen, erwartet, ist klar. Ja. Jeder kann dazu nur seine Meinung sagen. Mhm. Und wie du mir deine Meinung gesagt hast, so haben bis jetzt alle reagiert. Mhm. Das ist, man kann es nicht fassen. Mhm. Jetzt selbst noch anderthalb Jahre nicht. Weißt du, was wir mal machen? Jede Meinung ist wichtig in so einer schwierigen Situation. Naja, sicher, deswegen habe ich natürlich auch angerufen. Ne? Wir holen mal noch die Meinung von meiner Psychologin ein, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Das ist Simone und Simone ruft dich jetzt gleich nochmal zurück und dann kannst du mit ihr auch nochmal vielleicht ein paar Aspekte besprechen, die wir jetzt nicht haben, so ausführlich besprechen können. Ja, klar. Ja? Mhm. Dann machen wir es so, Klaus. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Alles Gute wünsche ich dir. Tolle Sendung, mach weiter so. Vielen herzlichen Dank, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch doch bitte. So, herzlich willkommen Sven, 24, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Ja, guten Morgen. Um was geht's? Ja. Als erstes möchte ich erstmal sagen, es ist zwar schon 3 Wochen her, aber ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles Liebe und viel Gesundheit. Sehr nett. Nachträglich zu deinem Geburtstag. Sehr nett, freue ich mich, vielen Dank. Zweitens, ich bin ein Dschungelfan. Ja. Ja. Und ja, ich finde ja diese, wie heißt du, die Alte da? Erika, Ingrid van Bergen. Ja, Ingrid van Bergen, dann Lorelei London und diesen Nico Schwanz, ganz, ganz nett. Ja. Ah, also das ist so dein, die drei sollen auf jeden Fall ins Finale so reinkommen. Ja, ja. Ja. So, aber zu meinem Thema. Genau, deshalb hast du nicht angerufen. Genau, nee. Es geht um das Thema 2009, das muss ich tun. Ja. Ich bin aufgeregt, ach Gott. Leg einfach los. Und zwar, ich habe 16 Operationen hinter mir. Was hast du hinter dir? 16 Operationen. 16 Operationen? Genau. Also wann? In welchem Zeitraum? Von meiner Geburt 1984 ja. Bis jetzt zum 9.1. An was bist du oder wo bist du 16 Mal operiert worden? An Füßen. An Füßen? Und zwar habe ich einen Klumpfuß bzw. Spitzfuß. Und da habe ich 9 Operationen von 84 bis 88 durchlebt. Sind beide Füße betroffen? Es sind beide Füße betroffen und Entschuldigung, Leute, ich muss dich erstmal fragen, man kennt so diesen Begriff Klumpfuß und da sieht man vielleicht schon auf der Straße jemanden, der so dicke Schuhe anhat, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gesehen. Wie sieht ein Klumpfuß aus? Also ein Klumpfuß, wenn du jetzt auf deine Füße runterguckst und deine Füße gehen ja gerade. Ja. So. Und es gibt verschiedene Formen des Klumpfußes. Mein Klumpfuß, also mein angeborener Klumpfuß, war so, dass er eben halt nach innen gegangen ist und so, ja, etwas klumpig gewesen ist. Also der ist auch dicker als ein normal gewachsener Fuß. Genau, genau. Unförmiger auch. Also unförmiger und eben halt nach innen. Ja. So. Kann man denn auf so einem Klumpfuß normal gehen oder humpelst du? Das ging anfangs bis 88 nur auf Zehenspitzen und dann von 2001 bis eben halt jetzt zum 8.1. Kamen die nächsten 6 Operationen. 2001 wurde ich an der Achillessehne operiert. Was wird denn da immer an diesem Fuß operiert? Oder an den Füßen operiert? Von 84 bis 88. Da wurden immer versucht, der Fuß gerade zu machen, das Sprunggelenk wurde versucht zu operieren. Die Achillessehne bzw. die Ferse, die wurde in dem Zeitraum in den ersten Jahren zu weit hochgezogen. Also die haben das völlig versaut in Dresden. Mhm. Und jetzt bin ich seit 2001 in Leipzig im Universitätsklinikum und dort bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Also die Achillessehnen wurden mir da Stück für Stück wieder verlängert. Das klingt aber alles auch schon sehr aufwendig und auch sehr schmerzhaft. Ja, ja. Das steckt man ja sicherlich nicht mal so eben weg, so eine schwere Operation an den Füßen. Nee. Das heißt, du bist, also Dauerschmerzen sind dir schon bekannt. Dauerschmerzen sind bekannt, ja. Mhm. Also es war auch so in meinen, ironisch gesagt, besten Zeiten, dass ich am Tag so um die 3 Ibuprofen-Tabletten, 600 Milligramm. Das ist schon ein Hammer, ne? Ja. Kann man sagen. Ja. So, jetzt 2009, das muss ich tun. Was musst du tun? Also ich musste eine Operation tun. Also nochmal eine. Die musste ich, wie gesagt, schon tun am 9.8. Ach so. Die ist schon gelaufen. Die ist schon gelaufen und ich liege jetzt im Krankenhaus. Ach, du liegst im Krankenhaus jetzt? Ja. Und die Schwester war gerade drin gewesen und hat gerade geguckt, warum bei mir noch Licht brennt. Du hast gehört, ich muss mal eben beim Fernsehen anrufen. Und da habe ich gesagt, ich bin gerade beim Turm, also warte gerade, bis ich drangenommen werde. Das ist ja lustig. Diese Operation, die man jetzt gerade mit dir hat gemacht, ist das jetzt dann hoffentlich die letzte? Also der Professor hat mir, also die Füße sind jetzt wieder gerade, alle beide. Ja. Die Achillessehnen beziehungsweise die Fersen, die wurden auch nach unten gezogen. Aber der Professor ist noch nicht ganz zufrieden. Er will am rechten Fuß das Sprunggelenk irgendwie nochmal brechen oder die Ferse noch ein Stück runterziehen oder so, damit ich dann halt richtig auf den Boden aufkomme. Also die Hoffnung ist schon, dann irgendwann, vielleicht hoffentlich dann nach nur noch einer weiteren Operation, dass du irgendwann dann schon richtig laufen wirst können, das richtig gehen wirst können. So zu 95% ungefähr. Also ich muss auch mit dazu sagen, am rechten Fuß wurde mir auch schon die dritte Zehe amputiert, weil die unter die erste und zweite Zehe unten drunter gewachsen ist. Und bei dem linken Fuß, da mir im Teil der Fuß jetzt gerade gemacht wurde und das Sprunggelenk gerade gemacht wurde, schiebt sich die zweite und dritte Zehe auch unter die erste Zehe unten drunter. Also ich habe wahrscheinlich noch ungefähr so 2 bis 3 OPs vor mir. Mann, du Armer. Ja. Du bist, hast du gerade ja erzählt, du bist damit geboren worden. Das hast du von Geburt an. Genau. Sonst bist du aber ganz, ganz gesund und ohne Handicap. Sonst bin ich ganz gesund, ja. Also, da kann man dir ja nur wirklich die Daumen drücken. Jetzt warst du schon so tapfer und hast so viele Operationen hinter dich gebracht, dass dir jetzt die letzten, vielleicht dieses Jahr dann die letzten, die endgültig letzten dann auch sein werden. Gerne, also ich werde versuchen, erstmal dann 2009 operationsfrei dann erstmal zu leben, weil ich hatte jetzt auch die letzten Tage, beziehungsweise Ende voriger Woche, Donnerstag, war ich mit den Nerven schon, ja, stark strapaziert und hatte auch nicht mehr wirklich Lust gehabt, dann hier zu bleiben. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause und. Glaube ich. Wie lange musst du denn jetzt noch im Krankenhaus bleiben? Also jetzt noch bis Freitag. Ja, das, also ist, jetzt, das ist überschaubar, ne? Jetzt ist der Rest abzusehen. Morgen wird die eine Hälfte der Fäden gezogen, übermorgen die andere Hälfte der Fäden gezogen. Ja. Am Donnerstag wird der Cast-Gips angesetzt und am Freitag kann ich voraussichtlich. Und dann nach Hause. In der Zwischenzeit guckst du viel Fernsehen, damit du auf dem Laufenden bist. Was so alles passiert auf der Welt, von Australien bis Deutschland. Ja. Und in der tiefen Nacht sind wir dann auch noch für dich da. Ja, vor allen Dingen jede Nacht, wie gesagt, Domian. Ja. Lieber Sven, das freut mich, dass wir haben sprechen können miteinander. Ja, was ich noch sagen wollte, ja. Also wenn das mein Professor auch hören sollte, also ich bedanke mich hiermit beim ganzen, bei der ganzen Station 1, beim Universitätsklinikum Leipzig, dass sie mir eben halt die Chance gegeben haben, dass ich eben halt wieder neu leben kann. Und denn wie gesagt, in Dresden... Das ist ein schönes Kompliment jetzt für die Ärzte in Leipzig. Ja. Es wird bestimmt der eine oder andere gehört haben und wer es nicht gehört hat, dem wird es zugetragen werden. Ja, und auch ein ganz liebe Grüße an meine Eltern, ja, die jetzt in Dresden sitzen vom Fernseher und die dich auch gerade sehen. So. So, lieber Sven, dann wünsche ich gute Besserung und auf dass du bald richtig, hier sagen wir in Köln, auf die Föß kommst. Ja. Und dass du dann richtig laufen kannst und ein ganz auch normales Leben führen wirst. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ich hätte noch gerne eine Autogrammkarte. Sehr gerne, du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Aha, super. Danke. Okay. Sven, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Sina. Sina ist 24. Guten Morgen, Sina. Auch 24. Guten Morgen, Domian. Hallo. Sina, um was geht's bei dir? Hallo. Mein Thema ist das Thema Hassliebe. Mhm. Hassliebe. Wen Hass liebst du denn? Das ist komisch, weil bei mir ist es so, dass ich seit 3,5 Jahren meinen Freund beziehungsweise mittlerweile schon Ehemann mit ihm zusammen bin. Mhm. Wir haben uns im Flugzeug kennengelernt. Im Flugzeug? Richtig, es war von Anfang an eine Distanzbeziehung in Europa. Düsseldorf, London. Ja. Und ja, wir haben... Er lebt in London. Er lebt in London. Ja. Ist er Engländer? Nee, wir sind beide Araber. Ihr seid beide Araber? Ach so. Wir sind beide Araber. Und ich bin ja hier aufgewachsen, er nicht. Er lebt seit 3-4 Jahren in London. Ja. Also, es ist aber nicht so, dass wir uns einmal pro Monat sehen, sondern wirklich, ich bin 62 Mal geflogen. Und daher ist das wirklich so eine wirklich intensive Beziehung gewesen, ne, mit allen Ecken und Kanten. Aber in dieser Zeit entwickelte sich durch die Distanz diese Wut und diese Eifersucht durch das Telefon, dass es mir schon fast Wut? Angst macht. Es entwickelte sich durch die Distanz Wut und Eifersucht. Warum? Ja, es ist so, dass natürlich, wenn er ist ein arabischer Mann und fühlte sich öfters in seiner Ehre verletzt und heute dann nicht angerufen hat und ich bin nicht drangegangen, Eifersucht etc. Und das, also er ist eifersüchtig, dass du irgendwas bist, nicht du bist eifersüchtig. Doch, nach einer Weile entwickelte sich das auch bei mir, ja. Weil nach einer Weile denkt man halt, mein Gott, warum sind wir nicht zusammen wie die anderen? Ja, warum seid ihr nicht zusammen wie die anderen? Ja, er lebt in London halt und er hat sein Leben noch dort, ich noch mein Leben in Düsseldorf. Und was macht er in London, wenn ich fragen darf? In der Hotelbranche. Ja. Und ich war selbstständig, ja. Aber Hotels gibt's, ich glaube, es gibt auch in Düsseldorf so 2-3 Hotels. Richtig, könnte richtig. Ja, vielleicht auch. Aber er hatte noch nicht sozusagen das Gefallen gefunden in Deutschland. Spricht er denn Deutsch? Ja, ich habe ihm das mittlerweile beigebracht. Ah, ja. Aber wie gesagt, das war eben so ein Punkt, dass wir schon in Planung haben, eigentlich jetzt zusammenzuziehen, Domian. Mhm. Aber das Problem ist halt, die kriegen uns immer sehr, sehr heftig in die Haare. Am Telefon? Ja. Und wenn ihr euch dann besucht, wie ist es dann? Ja, dann ist es wunderschön. Ach, dann ist es wunderschön. Ja, das Problem ist einfach nur, dass dieses Telefonieren halt nach einer Weile so richtig Probleme erzeugt. Aber wie läuft das denn ab? Ist da nur so eine diffuse Vorstellung bei ihm, dass da vielleicht andere Männer sein können? Und richtig, zum Beispiel diese tiefe Eifersucht. Ja. Weil ich bin ja als man denkt ja eigentlich, Araber sind immer schwarzhaarig, aber ich bin blond. Ja. Und ich habe eben dieses Deutsche in mir, ja. Mhm. Also wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich meine Meinung. Mhm. Und das ist etwas, was ihn eigentlich so stört, aber mittlerweile hat er sich damit abgefunden. Ach so, ja, das stört ihn auch, wenn du deine Meinung ihm gegenüber sagst. Das sowieso, aber damit muss er sich abfinden. Ja. Ja. Was ganz wichtig ist, ich liebe ihn so sehr, Domian, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Aber wenn wir uns streiten, dann ist er für mich ein Hassobjekt. Mhm. Das entwickelte sich auch bei mir. Das ist echt komisch und ich mache mir echt Sorgen. Aber ist es denn bei dir jetzt auch so, dass du da ständig denkst, London, Hotel, das sind auch schöne Frauen, wer weiß, was er da macht? Eigentlich habe ich das nicht, nein. Weil ich muss ehrlich sagen, als ich mit ihm damals, also schon angefangen habe, heftig zu streiten, habe ich schon gemerkt, okay, ich bin in Deutschland, ich kann eigentlich auch mal fremd gehen, auch wenn das nicht so toll ist. Ja, aber ich habe auch Bedürfnisse und wenn er nicht rangeht, manchmal war das so, dass wir uns 17 Tage nicht angerufen haben. 17 Tage? Ja. Das ist lang. Also dann, und er hält durch, er ist so ein Typ, der ist so wirklich mit Stolz und alles. Und da hattet ihr vorher wieder gestritten und dann war 17 Tage Sendepause. Ja, zum Beispiel, letztes Jahr war das so kurz nach Silvester. 17 Tage. 17 Tage ist sehr, ist wirklich sehr, sehr lang. Und wenn ein Mann sich in seiner Ehre verletzt fühlt, weil er dann anruft, dieses falsche arabische Stolz. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass das alles unbegründet ist. Dass er keine Sachen nebenher laufen hat, soweit du weißt, und dass du auch keine Sachen nebenher. Das weiß man nicht. Ich kann es nicht genau beurteilen. Bei ihm? Weil ich halte es ja auch gut versteckt. Wie, du haltest es gut versteckt? Ja, ich mache ja auch mit meinem Ex manchmal rum. Und ich habe das eben zu deinem Kollegen gesagt. Stopp. Du machst mit deinem Ex rum? Ja, das war eigentlich... Du gehst deinem Ehemann... Übrigens, wieso seid ihr eigentlich schon verheiratet, wenn das alles noch so weit entfernt ist und problematisch? Das ist sehr problematisch, weil ich habe auch Bedürfnisse. Erstmal die Frage, wieso seid ihr verheiratet? Ja, weil wir uns geliebt haben und lieben. Ja, tolle Begründung. Man kann auch sich lieben und sich nochmal lieben, ohne verheiratet zu sein. Und wir haben ja vor, eigentlich zusammenzuziehen. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, bei diesem Hass, bei dieser Wut, bei dieser Eifersucht. Eins nach dem anderen. Ich will nochmal genau ergründen, warum, solange die Verhältnisse noch nicht richtig geklärt sind, so mit Wohnen und Zusammenleben und so etwas, warum schon geheiratet? Weil wir uns nicht aus den Augen verlieren wollten, weil wir uns so geliebt haben zu diesem Moment, weil seine Familie und meine Familie waren dagegen. Ach so, und durch die Heirat war das dann verstehe. Waren wir gebunden. Okay, so, verbunden. Jetzt verstehe ich dann nicht, wenn du ihn so liebst und das so ein toller Typ ist und wieso gehst du mit deinem Ex dann fremd? Es ist eigentlich, es ist nicht mal Geschlechtsverkehr, wenn ich jetzt intim werde. Es ist einfach nur, dass ich dann befriedigt werde und dann irgendwie nach einer halben Stunde wieder rausgehe. Okay, aber es ist ein kein Geschlechtsverkehr, nee, aber es ich ist. Ich werde befriedigt, oral befriedigt und gehe ich wieder raus. Na gut, also da wollen wir jetzt nicht in die Feinheiten gehen. Aber das, wenn das nicht Fremdgehen ist, dann weiß ich nicht, was Fremdgehen ist. Solange du deine Schlüpfer ausziehst, ist das Fremdgehen. Ich weiß, aber das Problem ist ja auch, ich möchte nicht wissen, was er macht, ja. Klar, wir sind zusammen auch sehr intim zusammen, aber das Problem ist, jetzt haben wir uns wieder gestritten, wir haben neu angefangen, wir waren sogar vom Scheidungsrichter und haben das Ganze zurückgezogen. Ja, ihr seid aber auch drauf. Ihr seid aber auch drauf. Also, weißt du, warum ich dich jetzt anrufe? Ich brauche unbedingt einen dritten Rat. Na, also, nee, ernst, Tina, wenn ich mich auf so eine Sache einlasse und ja. ihr habt euch ja nun schon oft, ihr seht euch ja oft, ihr fliegt ja offensichtlich sehr oft hin und her, wie du es gerade beschrieben hast. So. Dann fummel ich doch nicht mit meinem Ex darum. Dadurch bist du. Ich habe aber auch Bedürfnisse, Dorian. Ja, gut. Ja, gut. Aber da musst du die halt eine Weile ein bisschen zurückschrauben und darauf warten, bis du deinen Mann siehst. Und wie ist es bei ihm als Mann? Das weiß ich nicht. Nein, es geht ja erstmal darum, dass du für dich gerade und gut dastehst und dass du mit reinem Gewissen auch argumentieren kannst. So hast du selbst Dreck am Stecken. Und kannst gar nicht auftrumpfen, wenn da irgendwie was laufen sollte. Das Allerklügste wäre natürlich, dass wenn du dieses mit deinem Ex sein ließest, aber dieses ganze Thema Eifersucht von deiner Seite auch gar nicht mehr ansprechen würdest. Ich habe nämlich noch was, Dorian. Ja. Wenn er nämlich auch was gemacht hat, dann seid ihr wieder quitt, dann ist es auch egal. Gut. Schwamm drüber. Das Nächste. Also seit ich mit ihm zusammen bin, klar, liebe ich ihn sehr, aber das Problem ist mein Berufsleben. Hm. Meine berufliche Laufbahn leidet darunter. Ich war selbstständig und ich war Hairstylistin für Haarverlängerung, für Künstler, Darsteller etc., habe auch gut damit verdient. Und das Allerschlimmste ist, irgendwie seit ich mit ihm zusammen bin, ja, und durch diese ganzen Lücken, dadurch, dass wir immer uns streiten und das Ganze wird ja verzögert, bis wir zusammenziehen, muss ich ja immer warten. Also bis ich habe jetzt meine Selbstständigkeit aufgegeben. Aber warum leidet die Selbstständigkeit runter, wenn du mit ihm streitest? Verstehe ich nicht. Nein, also es war so, wir haben uns ja jede Woche fast gesehen. Und wenn man eine Selbstständigkeit hat, dann kann man nicht sagen, hören Sie mal, ich fahre jetzt für die Woche jetzt nach England. Das geht nicht. Mhm. Ja, so. Verstehe. Mhm. Das heißt, ich lebe jetzt im Moment von meinem Ersparten, aber ich habe mittlerweile mich auch so ein bisschen verschuldet. Warum gehst du nicht nach England? Weil ich nicht nach England will. Wöchentliche Auszahlung, also Vergütungen. Es ist in England nicht so wie in Deutschland, muss man echt sagen. Okay, aber... Also mir gefällt es nicht dort. Ich würde mich dort nicht wohlfühlen. Und er will auch noch nicht nach Deutschland? Doch, er möchte, aber ich sage mal, wir haben geplant Oktober dieses Jahres. So, und ich weiß nicht, wie wir das durchstehen bei diesem ganzen Problem. Ja, hör mal, das ist eine Perspektive, finde ich. Offensichtlich scheint ihr euch ja zu verstehen und es scheint zu funktionieren, wenn ihr zusammen seid und wenn ihr wahrscheinlich auch in einer Stadt wohnt. Hoffe ich mal. So, dann wäre das ja die Lösung. Und wenn man jetzt, also dramatisch fände ich es jetzt, wenn du mir gesagt hättest, nee, der will überhaupt nicht nach Deutschland kommen und ich will nicht nach London, dann hätte ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht weiter. Aber so ist das eine Perspektive, wenn er sagt, im Oktober klappt das, dann werdet ihr beiden doch, wie alt ist er? Genauso wie ich, wir sind beide 24. So zwei erwachsene junge Leute, werdet ihr das doch schaffen, über diese Monate vernünftig zu kommen? Das kannst du mir nicht erzählen. Das wäre doch fast schon hysterisch, wenn ihr es nicht schaffen würdet. Wenn ihr euch wirklich liebt. Das Problem ist? Das Problem ist, er trinkt ja auch. Ja, also er trinkt seit er 14 ist. Ja, und da kommst du jetzt mit raus. Das ist natürlich ich wollte ja alles raushauen, damit du mir dann einen Rat sagst. Und er verhaut sein ganzes Geld drüben einfach in den Alkohol und er ist Alkoholiker. Gibt es nicht zu, aber naja, wenn er Probleme hat, geht er trinken. Wenn er sich irgendwie streitet, geht er trinken. Also wie wirkt sich das auf uns in Deutschland aus? Also du bist sogar ein bisschen skeptisch, wenn er hier. Ich bin skeptisch, das ist genau mein Problem. Du bist das Problem ist, er sagt zu mir, er würde am Ende des Monats am liebsten aufhören zu arbeiten, weil es ihm da nicht in dem Betrieb nicht gefällt. Er möchte aber in England bleiben, ja? Du hast so schnell gesprochen, du bist skeptisch. Gegenüber anderen Frauen. Das hat gar nichts. Nein. Mit diesem Alkohol ist natürlich eine Sache, da wäre ich auch vorsichtig und skeptisch. Natürlich, wenn ich ihn nach Deutschland hole, bin ich für ihn verantwortlich in Deutschland. Nein, er ist für sich selbst verantwortlich. Ja, Sina, über was reden wir? Letztendlich hilft nur der Versuch, es wirklich zu tun. Alles andere ist Geschnatter. Über irgendwelche Möglichkeiten, ja, nein, hin und her. Ihr müsst zusammenleben in einer Stadt und da werdet ihr sehen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und die Chance würde ich an deiner Stelle euch geben. Mir geben an deiner Stelle und ihm geben. Wenn er dann danach sagt, okay, es geht nicht, dann geht's nicht. So ist das ja nur ein Stochern im Nebel. Ja, das stimmt. Und lass es sein, lass die Sache sein mit deinem Ex. Es ist einfach für dein Selbstwertgefühl. Ich würde es sein lassen. Ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, wenn ich sage, morgen ist Schluss. So. Aber das Allerschlimmste ist einfach nur, dass durch diese 17 Tage, ich rufe den manchmal an und er geht 17 Tage nicht dran, weil er so eingeschnappt ist als Mann, sagen wir immer. Dieser falsche arabische Stolz, wie ich das immer genannt habe. Ja. Aber ganz wichtig ist, das verlängert sich. Ich sage ja immer wieder, wenn du nicht dran gehst und wenn ich nicht dran gehe, dann sind das 17 mal 2. Ja? Hm. Und das ist wiederum verlorene Zeit. Dann werden wir gut. Dann müsst ihr sehen, dass ihr da eine andere Lösung in eure Beziehung reinkriegt. Das ist ja schon ein bisschen Kindergarten. Ich rufe nicht an, du rufst nicht an. Das ist nicht nur das, es ist einfach alles. Es ist ja wenn es alles ist, dann höre ich ja daraus, dass du auch nicht zufrieden bist mit dieser Beziehung. Da musst du dir grundsätzlich Gedanken machen, ob das überhaupt wirklich deine Beziehung ist. Wenn du ansatzweise denkst, okay, eigentlich liebe ich den schon sehr, dann gib dir und euch die Chance. Und alles andere muss man dann sehen und entscheiden. Mhm. Sina, okay. In diesem Sinne. Na, und Finger weg vom Ex. Alles Gute wünsche ich. Alles klar, danke. Tschüss. Von Sina geht es jetzt gleich weiter zu Selma. Und Selma ist 27. Guten Morgen, Selma. Ja, hi, guten Morgen, Doria. Hallo, Selma. Schönen guten Morgen. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Wenn ich zu schnell rede, musst du mich bremsen, bitte. Ich bremse dich. Ja, danke. Ja, und zwar geht es bei mir darum, wie bei der Sina hatte ich auch eine Fernbeziehung. Ich bin verheiratet seit 2007. Mhm. Und bin jetzt aber 08 im Juni in die Türkei ausgewandert. Mhm. Meinem Mann. Du rufst aus der Türkei an jetzt? Nein, ich bin jetzt hier nur zu Urlaub, weil meine Schwester halt Zeit hat. Genau, ich bin jetzt hier im Urlaub. Und also ausgewandert halt, heißt, du lebst jetzt ganz wieder in der Türkei. Genau, was heißt ganz wieder? Du bist aber hier in Deutschland geboren. Genau, Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, Ausbildung, Arbeit, alles. Ja. Ja, und bin dann halt 08, letzten Jahr bin ich halt in die Türkei. Ich habe hier alles aufgegeben, komplett. Kein Job, ich bin jetzt komplett abgemeldet. Mich gibt's hier eigentlich gar nicht mehr. Ja. Du hast doch keinen deutschen Pass. Doch. Doch, den hast du. Ah, ja. Doch. Da, also das war ganz schlau, dass ich jemanden beantragt hatte. Mhm, ja. Und und jetzt halt seit 6 Monaten dort. Und was machst du da? Ich bin Hausfrau. Bist Hausfrau. Hast du? Mein Mann arbeitet. Also ganz klassisch alles. Genau, dieses ganz typische, Mann arbeitet, Frau bleibt zu Hause. Kinder schon? Nein, ich bin noch, wollen auch noch gar nicht haben. Ja. Bin jetzt auch nicht, jetzt nicht so ganz unzufrieden damit, dass ich jetzt erstmal die Hausfrau bin. Ja. Ich kann mich in dieser Rolle wiederfinden. Ist jetzt nicht so das große Problem für mich. Mhm. Ich lebe mit meinen Schwiegereltern zusammen. Mhm. Und, geht das gut? Mit meinem Schwiegervater ganz gut, aber Schwiegermutter, das ist halt so ein bisschen problematisch, also jetzt nicht im großen Maß, aber... Ihr lebt in einem Haus. Genau, wir leben in einem Haushalt und es kommt manchmal halt zu Zankereien. Mhm. Das ist nicht vermeidbar, weil... Lebst du da auf dem Land oder in einer Stadt? Nee, in der Kleinen, also jetzt vor Ort, jetzt nicht auf dem Land oder im Dorf vor Ort, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ja... Aber jetzt rufst du mich an. Genau, weil ich weiß nicht mehr weiter. Was ist los? Freunde, Verwandte fragen mich alle, ob... wie es mir da geht. Und ich kann keinem sagen, dass ich das bereue. Niemandem. Aber du bereust es. Bisschen, ja. Also, wenn du jetzt ganz frei entscheiden könntest, würdest du gerne wieder zurück nach Deutschland kommen. Genau, ich würde meinen Mann einfach einen Koffer packen und wiederkommen. Also, deinen Mann liebst du schon? Doch, also mit meinem, das war jetzt auch keine arrangierte Hochzeit oder sowas. Wir haben uns kennengelernt. Mhm. Und, habt ihr euch in Deutschland kennengelernt oder war dein Mann in der Türkei? In der Türkei. War dein Mann denn auch schon mal in Deutschland oder hat er hier auch gelebt? Nein, das nein, nicht. Gar nicht. Der will absolut nicht hier hinkommen. Der hat da, der will nicht. Der hat gesagt, er wird niemals, der will nicht. Also das hat er aber am Anfang nicht gesagt, weil am Anfang war es klar, dass er hier hinkommt. Liegt es daran, dass du dich jetzt mit der Schwiegermutter nicht so gut verstehst und liegt es auch daran, dass du einfach hier all das, was du in Deutschland also wahrscheinlich auch als deine Heimat empfindest, dort nicht mehr hast unten? Ja, das, weil ich war hier unabhängig. Mhm. Ich bin hier zur Arbeit gegangen morgen, ich bin abends nach Hause gekommen, ich habe mein Geld ausgegeben, wie ich wollte, mein Geld, was ich verdient habe. Mhm. Ich habe, ich konnte jetzt nicht so großartig weggehen, wie ich wollte. Das türkische Mädel, ne, Solo ist nicht drin. Ja. So viel ist da schon Tradition bei uns hier im Haus, also bei meinen Eltern. Ja. Das war aber auch, damit konnte ich mich, weil ich kannte das nicht anders, war jetzt nicht so ein Problem für mich. Aber ich kam und ging, sag ich jetzt mal so, wie ich es wollte. Und das ist jetzt ganz anders? Und das ist jetzt ganz, ganz anders. Wie ist es genau jetzt? Ich kann nicht alleine in die Stadt. Ich habe immer jemanden bei mir. Ach, du kannst nicht alleine auch nicht alleine einkaufen in die Stadt? Nein, nein, nein. Warum nicht? Ja, weil mein Mann sagt, ja, du bist nicht von hier, das sehen die Leute. Hm. Die schnappen dich, also so nach dem Motto, die würden dich über so Ohr hauen, du kriegst das gar nicht mit. Stimmt das oder ist das eine unberechtigte Sorge von ihm? Das ist eine unberechtigte Sorge von ihm. Also er hat Angst und ist ein bisschen eifersüchtig. Ja. So. Mhm. Ja, er will auch wirklich, ja. Er will die Hand über dich haben und wissen, was los ist. Mhm. Genau. Du könntest auch nicht mit einer Freundin allein in die Stadt gehen? Das kommt auf die Freundin oder auf die Cousine an, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil ich habe so jetzt so meinen eigenen Freundeskreis habe ich da nicht. Ich habe zwar dort auch Verwandte. Aber so schnell geht das ja auch nicht, ne, mit dem Freundeskreis aufbauen. Eben, kann auch nicht. Das heißt, da darf nur jemand mitgehen, wo wiederum dein Mann Vertrauen rein hat. Ja. Ja. Ja, also alleine sowieso nicht. Und wenn dann mit jemandem, wo er auch denkt, okay, das ist in Ordnung, das geht, mit der ist das kein Ding. Mhm. Aber einfach mal so allein, dass ich mal sage, ich gehe jetzt mal in die Stadt. Ja, ist definitiv nicht drin. Hier. So, abgesehen davon, dass du dich ja jetzt so eingesperrt fühlst, was gibt es noch was, was dir nicht so gut gefällt? Ich weiß nicht, was noch. Also ich denke mal, ich verarbeite das irgendwie im Schlaf oder so, aber ich habe innerhalb der 6 Monate 10 Kilo abgenommen. Mhm. Also alle, die mich gesehen haben hier, die haben mich alle erschrocken. Mhm. Ne, also meine Mutter, die hat mich angeguckt und sagte, was ist passiert? Die hat immer nur gesagt, was ist passiert? Deine Eltern leben in Deutschland. Ja, meine Eltern lieben Deutschland. Als du jetzt hier zurück nach Deutschland gekommen bist, du bist ja zu Besuch hier. Ein paar Wochen, genau. Was war das für ein Gefühl, als du hier angekommen bist? Ich habe gedacht, ich habe das nicht fassen können. Vor Glück? Ich saß im Flugzeug, konnte es noch nicht fassen. Ich war am Flughafen, mein Bruder kam mich abholen. Mhm. Der hat mich dann mit seinen Witzen wieder. Ne? Mhm. Und ich saß im Auto, ich habe das noch nicht richtig realisiert gehabt, bis ich zu Hause war. Mhm. Und ich meine Nichte gesehen habe und meine Eltern gesehen habe und gesagt habe, ja, jetzt bist du zu Hause. Mm, mm. Ne? Sprichst du denn überhaupt noch richtig Türkisch? Perfekt? Ja. Ja, das schon. Ja, perfekt nicht, aber ich, ja, du sprichst eigentlich. Gut, ja. Ja. Du hast dann wahrscheinlich, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, noch gar keine wirklich für dich so eine enge Freundin gefunden in der kurzen Zeit dort unten. Nein. Wir auch, also, ne? Wo auch? Ja. Es ist auch, das sind halt Cousinen, Verwandte und kann man nicht vertrauen. Also was heißt vertrauen, aber ich habe da noch keinen Dienst. Klar, man redet über Problemchen, die mal hier, mal da. Ja, aber so dieses wirkliche Herz kannst du nicht ausschütten. Genau. Das hast du denn jetzt deinen Eltern oder deiner Familie auch gar nichts gesagt? Nein. Deine Mama hat gesagt, Mensch, Kind, du siehst so dünn aus, was ist los? Meinst du, deine Mutter ahnt schon, was los ist? Ja, nur meine Mutter, die war auch, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich in die Türkei auswandere, meine Mutter hat mit mir 1 Monat lang nicht gesprochen. Ach, die wollte das gar nicht? Also meine Eltern wollten das überhaupt nicht. Ach so. Gar nicht. Mein Vater, der ist mit mir in die Türkei geflogen, ist 2,5 Monate dort geblieben, um zu gucken, wie das ist, ob ich mich dann zurückentscheide, dass er mich dann wieder mitnehmen kann. Aber du wolltest unten bleiben? Ich wollte bei meinem Mann bleiben, ja. Du warst bei deinem Mann. Es war schon eine klare Liebesentscheidung, die du für deinen Mann getroffen hast. Ja, ja. Oh weia, Selma, und jetzt hast du Heimweh und willst eigentlich zurück. Ich will eigentlich zurück mit meinem Mann, ne? Ich will jetzt nicht von meinem Mann, um Gottes Willen. Aber der Mann will auf keinen Fall nach Deutschland. Der, ich habe, auch wenn ich mal so zweideutig so durch die Blume sage, ach ja, so in Deutschland, der wehrt das total ab. Warum? Ja. Warum will er unbedingt nicht hierhin? Ja, weil durch die Medien halt hört er ja, was halt hier in Deutschland im Moment passiert, ne, mit diesen ganzen Anschlägen, muss ich dir ja nicht sagen, was in Ludwigshafen, dies und das, was da alles passiert ist, das macht ihm Angst. Und der sagt, ich bin jetzt 27, ich will nicht in Deutschland. Aber so schlimm ist es ja nun wirklich nicht. Ja, ne? Nein, also jetzt, wo ich wohne, also wo meine Eltern jetzt wohnen, wo ich aufgewachsen bin in diesem Stadtteil, ist das nicht so. Mhm. Ne? Und Der sagt, ich bin 27, ich will nicht von vorne anfangen. Naja, also mit 27 kann man ja eigentlich noch von vorne anfangen. Das ist ja nur die allerbeste Zeit, ne? Eigentlich. Weiß ich nicht. Also aber natürlich, wenn er jetzt partout nicht will, kann man ihn ja nicht dazu drängen. Aber das ist natürlich jetzt eine furchtbare Zwickmühle. Er will nicht nach Deutschland, du willst eigentlich nicht mehr in der Türkei leben. Ja, bin ich jetzt der Erste, dem du das so offen erzählst? Ja, auf keinen. Niemandem. Selma, da ist aber jetzt guter Rat. Ja. Weil ich auch immer zuhört. Verstehe. Da ist jetzt guter Rat, aber sehr teuer. Ja. Weil natürlich würde ich jetzt spontan sagen, ehe du noch mehr abnimmst und furchtbar unglücklich wirst und dass du perspektivisch wieder nach Deutschland musst. Das Problem ist nur, wenn ich wieder nach Deutschland komme, denke ich mir, wie finde ich wieder einen Job? Weil ich hatte einen unbefristeten Vertrag, ich hatte einen festen Job gehabt, ich war seit 6 Jahren dort. Ja. Und das würde sich finden. Ich glaube, das würde sich finden. Ich glaube, das Hauptproblem ist dein Mann. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir, ja, ich habe auch so einen Bekanntenkreis, die mir sagen, auch wir finden da schon irgendwas für dich. Glaube ich auch. Du hast deine Familie, deine Leute hier, du hast Freunde hier. Das würde schon klappen. Ist denn der Schmerz, die Sehnsucht nach Deutschland so groß, dass du sogar überlegst, dass du sogar in Kauf nehmen würdest, dich von deinem Mann wieder zu trennen? Ja, das ist so. Ich bin zwischen zwei Stühlen. Mhm. Ich vermisse ich habe meinen Vater, den ich über alles liebe. Mhm. Mein Vater ist der Mensch überhaupt für mich, dass ich sogar den für einen Mann verlassen habe. Mhm. Das wundert mich selber. Mhm. Weil mein Vater sagt, damals, wo ich noch solo war, er zieht zu seiner Schwester, weil meine Schwester wohnt weiter weg von uns und ich auch, ne, ich verheiratet. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, Papa, ich bleib hier. Ich zieh nicht, und das waren das nur 500 Kilometer, wenn es hochkommt. Also so, du könntest dir das durchaus vorstellen, deinen Mann zu verlassen? Ja, das ist es. Ich weiß es nicht. Da liebe ich den viel zu sehr. Ich bin auch nicht abhängig von ihm, aber weiß ich nicht. Weil weißt du, was ich gut finde? Ja. Dass du müsstest eigentlich jetzt als nächsten Schritt mit einem Vertrauten aus deinem engeren Umfeld darüber sprechen. Ja, aber dann kommt das, weißt du, dass sie sagen werden, wir haben sie doch gesagt. Mhm. Und ich will mir das nicht anhören. Wir haben sie doch gesagt. Also ich konnte niemals im Leben zu meinen Eltern hingehen, sagen, Mama, das und das. Dann verstehe. Kommen, wir haben sie doch gesagt. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wenn du deinem Mann das sagen würdest, was wäre dann? Bitte? Wenn du deinem Mann das sagen würdest, was wäre dann? Mein Mann schaltet da ab. Der hört da nicht hin. Der erfüllt mir jeden Wunsch. Aber wenn es darum geht, ich stelle auf Durchzug, da sagt er zu mir, dann wird er glatt sagen, da musst du gehen. Das wird er sagen? Ja, obwohl der mich auch, also der liebt mich, das weiß ich, das sehe ich, das sehen auch andere. Sag mal, ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, mach dieses oder mach jenes. Ich glaube, ich kann etwas sagen, was durchaus richtig ist. Es ist nicht richtig, auf Dauer etwas zu tun, was man tief in sich nicht will. Ja. Verstehst du, was ich mir sagen will? Wenn der Leidensdruck zu groß ist, wirst du eine Entscheidung fällen müssen. Dafür. Und also wenn das noch so kompliziert ist, du wirst es machen müssen. Ich sage mir immer wieder, ach, morgen wird es besser. Also ich stehe jeden Morgen auf. Okay, du kannst es ja noch eine Weile beobachten. Aber die Alternative wäre ja tiefes Unglück und unglücklich sein. Ja. Und dafür, du bist, wie alt bist du? 27, ne? Ja, genau, 27, ja. Das darf ja nicht dein Leben sein, dass du ab jetzt unglücklich bist. Ja. Jetzt rennt mir ein bisschen die Zeit hier weg selber. Ach, ja. Du weißt, ne? Das ist immer ein bisschen begrenzt. Aber ich glaube, ich habe jetzt für mich so das Entscheidende zu dir gesagt. Das ist die Richtung. Ja. Man darf nicht zu lange gegen sich selbst leben. Das ist immer falsch. Ja. Ja. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Die richtige Entscheidung wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Salvatore. Stimmt das? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind ja ganz international sind wir heute hier. Ja. Salvatore. Ja, was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Was heißt ein Problem? Das Problem hat sich gelöst. Meine Frau ist am 13. letzten Monat gestorben. 13. Dezember. Dezember, genau. Hm. Ist sie gestorben. Ja. Nach einer schweren Operation. Ja. Sie wäre jetzt 45 geworden. Jetzt am 13. dieses Monats. Und wir sind, sie hatte eine Luft, praktisch eine Luftröhre, einen Riss. Hm. Und wir sind deswegen nach Barcelona geflogen, hm, in eine Spezialklinik. Da sollte sie eigentlich operiert werden, ist auch operiert worden. Hm. Ja, die Operation ist soweit gut verlaufen, nur eben halt drei Tage später ist sie an Herzversagen gestorben. War sie sonst und vorher gesund? Nein, sie hatte Lungenkrebs vorher. Ah ja. Aber der Lungenkrebs war so weit besiegt, nur eben halt durch die Radiochemotherapie ist eben halt dann dieser Riss entstanden, hm, in der Trachea. Darf ich dich fragen, warum ihr diese Operation in Barcelona habt machen lassen? Es gibt euch ja sicher auch Spezialkliniken dafür. Nein, das war der einzige. Meine Frau wäre die zweite Person in der Welt gewesen, die eine Luftröhrentransplantation bekommen hätte. Ach so, verstehe. Und dieser Arzt ist nur in Barcelona. Der hat nur in Barcelona, mhm, konnte operieren. Mhm. Ja. Warst du? Du warst dann auch vor Ort? Ich war 2 Monate bei ihr. Du warst dann mit dabei. Mhm. Die ganze Zeit. Ich sag, am 9. ist sie operiert worden und am Donnerstag habe ich noch mit dem Chefarzt noch gesprochen, der sie auch operiert hatte. Und der sagte mir, also nach meiner Meinung aus ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn du möchtest, flieg nach Hause. Für 2-3 Tage, weil sie ja noch im künstlichen Koma war. Hm. Und wenn ich so wach mache, dann kannst du ja dabei sein. Hm. Und bist du dann nach Hause geflogen? Nein. Ich bin da geblieben. Und ist deine Frau denn aus dem künstlichen Koma nochmal erwacht? Nein, gar nicht mehr. Am Freitag wurde ich dann angerufen, ich sollte doch schnell in die Klinik kommen. Ja, dann bin ich in die Klinik gegangen und wie ich dann an ihrem Bett stand und sie noch einmal im Arm genommen habe, ist er bei mir in den Arm verstorben. Sie ist in deinen Armen verstorben? Ja. Genau in dem Moment, als du denn da warst? Richtig, sie hat gewartet, bis ich gekommen bin. Wie wahnsinnig, ne? Ja. Ja. Also es ging ihr schon schlecht, deswegen hatten die Ärzte dich kommen lassen, aber sie ist dann bei dir und in deinen Armen verstorben. Richtig. Hm. Richtig. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben 3 erwachsene Töchter, aber ich habe auch noch einen kleinen Sohn von 5 Jahren. Auch noch? Du? Also ist euer gemeinsames Kind? Das ist unser gemeinsames Kind. Ja. Hm. Wir waren 25 Jahre verheiratet. Mhm. Ja. Hast du mit deiner Frau, bevor sie in diese schwierige und ungewöhnliche Operation ging, habt ihr darüber gesprochen, dass es vielleicht nicht klappen könnte? Und wir waren eigentlich beide sowas von optimistisch, hm, dass wir eigentlich, also ich hatte schon immer zwischendurch diesen Gedanken, wo ich sage, was ist wenn? Hm. Aber sie auch. Aber sie war so eine positive Person, dass das gar nicht groß besprochen wurde. Nein, wir haben es nicht großartig besprochen. Nur eben halt die letzten 2 Tage vor der Operation sagte sie nur zu mir, da musste ich ihr die Hand geben und sagte, pass auf unseren Sohn auf. Hm. Das sagte sie mir noch. Ja. Auch kurz bevor sie in Operationssaal geschoben worden ist, hat sie das nochmal wiederholt. Diese traurige Situation, die du gerade beschrieben hast, Salvatore, als deine Frau in deinen Armen verstorben ist, warst du da alleine mit ihr im Zimmer? Ja, ich war die ganze Zeit alleine. Hm. Ich war immer allein. Ich war auch sogar noch 5 Tage, nachdem sie gestorben war, war ich immer bei ihr. Ach so, und hast, also wie man so sagt, Totenwache gehalten. Ja. Was war ihr? Waren die Kinder dann auch da? Nein, ich war ganz allein in Barcelona. Warum sind die Kinder da nicht gekommen? Weil wir sie eh hier nach Deutschland bringen wollten. Ach so. Und da habe ich gesagt, es nützt nichts, dass ihr alle jetzt nach Barcelona kommt und dann wieder zurückfahren müsst. Deine Frau hat ja vorher dann auch schon, wie du gerade angedeutet hast, durch den Lungenkrebs schon eine recht lange Leidenszeit gehabt, oder? Ja, aber das war nicht lange, das waren knapp 8 Monate. Ach so. Es waren knapp 8 Monate insgesamt. Jetzt ist ein Monat vorbei. Ja. Deine Frau ist wahrscheinlich natürlich jetzt schon beerdigt. Richtig, ja. Ja. Wie geht es dir im Moment? Ehrlich? Ja, klar. Nicht besonders gut. Weil jedes Mal, wenn mich mein Sohn nach der Mama fragt, weiß ich nicht, was ich ihm mehr antworten soll. Der kleine Junge? Ja. Der ist 5 Jahre, sagst du? Der ist 5, ja. Hast du ihn, war er bei der Beerdigung dabei? Nein, ich habe ihn nicht bei der Beerdigung dabei gehabt. Nein, ich wollte ich nicht. Mhm. Aber du musst ja irgendwas schon bald dir überlegen, was du ihm sagst. Ich habe ihm schon gesagt, dass er die Mama nie wiedersehen wird. Mhm. Das habe ich ihm schon gesagt und er wollte sich, wenn er mit Mama reden will, an irgendein Fenster stellen bei uns und in den Himmel gucken und sich einen Stern aussuchen, damit soll er mit den Sternen soll er reden. Er wird nicht antworten, aber er wird genau hören, was er sagt. Jetzt, die anderen Kinder sind das im Haus, sagst du, die sind erwachsen. Ja. Ja. Der Kleine ist so der Nachzügler in der Familie. Ja, richtig. In all dem Unglück und in der Fassungslosigkeit, wenn man einen Menschen verloren hat, gibt es Momente, wo du schon einen kleinen Trost verspürst, dass der Junge da ist und dass die Mutter quasi in dem Jungen weiterlebt? Ich weiß es nicht. Ich wünschte mir, es wäre genau umgekehrt. Wie meinst du das? Dass ich da lege und dass meine Frau hier wäre. Weil Kinder brauchen eher die Mutter als den Vater. Ja, aber jetzt trägst du natürlich eine große Verantwortung und im Sinne deiner Frau musst du natürlich, und das wirst du auch, da bin ich sicher, für den Jungen alles tun und für ihn da sein. Und sicherlich. Hast du denn jemanden, Salvatore? Du kannst ja vor dem Jungen auch nicht so traurig sein, das geht ja gar nicht. Du musst Nein, ja vor ihm ich auch nicht. Tapfer dich schlagen, durchschlagen. Ja. Hast du Menschen, Freunde, wo du dich auch anlehnen kannst oder weinen kannst? Eigentlich nicht. Ich gehe kaum raus. Ja. Und mit meinen Töchtern, okay, ich kann darüber reden mit meinen Töchtern, aber... Die sind dann irgendwann auch wieder weg, ne? Die sind erstens mal wieder weg und zweitens, die sind genauso, ist genauso schmerzhaft wie Verstehe. Salvatore, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Wir werden dich aber auf jeden Fall sofort nochmal anrufen. Ich bitte dich jetzt gleich aufzulegen, dann melden wir uns nochmal. Ich finde, wir werden jetzt mal gemeinsam im Hintergrund überlegen. Ich fände es sehr gut, wenn du entweder eine Trauertherapie machen würdest, wenn du in eine Trauergruppe gehen könntest oder wenn irgendetwas zu arrangieren ist, dass du mit einem Menschen regelmäßig sprechen kannst, dass du einfach eine Stütze hast und dich mit deiner Traurigkeit austauschen kannst. Darüber werden wir jetzt gemeinsam mal im Hintergrund nachdenken und ich hoffe, dass wir dir ein klein wenig helfen können. Ich möchte von meiner Seite aus nochmal sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut, was passiert ist. Dankeschön. Und wünsche dir viel Kraft und deiner Familie. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal, ja? Okay, danke. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da um 1 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht.